Erst 2 Jahre später hatte der Pharao einen Traum. Er stand am Nil. 7 schöne und fette Kühe kamen aus dem Wasser. Sie fraßen Gras. 3. Dann kamen 7 andere Kühe aus dem Nil. Sie waren hässlich und sehr dünn. 4. Die dünnen Kühe fraßen die 7 fetten Kühe. Da wachte der Pharao auf. 5. Er schlief wieder ein und hatte einen 2. Traum. 7 dicke Ähren wuchsen an einem Halm. 6. Danach wuchsen 7 dünne Ähren. Der Wind hatte sie kaputt gemacht. 7. Die dünnen Ähren fraßen die dicken Ähren. Der Pharao wachte auf. Er wusste, es war ein Traum. 8. Am Morgen war der Pharao unruhig. Er rief alle klugen Männer von Ägypten. Er erzählte ihnen die Träume. Aber niemand konnte sie erklären. 9. Da sprach der oberste Diener zum Pharao. Er sagte, ich erinnere mich heute an meine Fehler. 10. Der Pharao war früher böse auf seine Diener. Er steckte mich und den Bäcker ins Gefängnis. 11. Wir beide hatten in einer Nacht einen Traum. Jeder Traum hatte eine eigene Bedeutung. 12. Ein junger Hebräer war bei uns im Gefängnis. Wir erzählten ihm unsere Träume. Er erklärte uns jeden Traum genau. 13. Alles passierte so, wie er es gesagt hatte. Ich bekam meine Arbeit zurück. Der Bäcker wurde aufgehängt. 14. Der Pharao schickte Boten zu Josef. Sie holten ihn schnell aus dem Gefängnis. Josef rasierte sich und zog neue Kleider an. Dann ging er zum Pharao. 15. Der Pharao sagte zu Josef, ich hatte einen Traum. Niemand kann ihn erklären. Man sagt, du hörst einen Traum und verstehst ihn sofort. 16. Josef antwortete, ich kann das nicht. Aber Gott wird dem Pharao eine gute Antwort geben. 17. Der Pharao sagte zu Josef, in meinem Traum stand ich am Ufer vom Nil. 18. 7 fette und schöne Kühe kamen aus dem Nil. Sie fraßen Gras am Ufer. 19. Dann kamen 7 andere Kühe aus dem Wasser. Sie waren sehr dünn und hässlich. Ich habe in Ägypten nie so hässliche Kühe gesehen. 20. Die dünnen und hässlichen Kühe fraßen die 7 fetten Kühe auf. 21. Aber man sah es ihnen nicht an. Sie waren immer noch so hässlich wie vorher. Dann wachte ich auf. 22. Ich sah noch etwas in meinem Traum. 7 volle und schöne Ähren wuchsen an einem Halm. 23. Danach wuchsen 7 leere und dünne Ähren. Der heiße Wind hatte sie verbrannt. 24. Die dünnen Ähren fraßen die 7 schönen Ähren. Ich erzählte das den klugen Männern. Aber keiner konnte es mir erklären. 25. Josef sagte zum Pharao, beide Träume bedeuten das Gleiche. Gott zeigt dem Pharao, was er bald tun wird. 26. Die 7 schönen Kühe sind 7 Jahre. Auch die 7 schönen Ähren sind 7 Jahre. Es ist derselbe Traum. 27. Die 7 dünnen Kühe sind auch 7 Jahre. Und die 7 leeren Ähren sind 7 Jahre Hunger. 28. Gott hat dem Pharao gezeigt, was er bald machen wird. 29. Es kommen jetzt 7 Jahre mit sehr viel Essen in Ägypten. 30. Danach kommen 7 Jahre mit großem Hunger. Die Menschen werden die guten Jahre vergessen. Der Hunger wird das Land zerstören. 31. Man wird nichts mehr vom Überfluss wissen. Der Hunger wird sehr schlimm sein. 32. Der Pharao hatte den Traum 2-mal. Das bedeutet, Gott hat es fest beschlossen. Gott wird es bald tun. 33. Der Pharao soll jetzt einen klugen und weisen Mann suchen. Dieser Mann soll über Ägypten herrschen. 34. Der Pharao soll auch Aufseher für das Land wählen. Sie sollen in den guten Jahren einen Teil der Ernte sammeln. 35. Sie sollen das Getreide in den Städten lagern. Das Getreide gehört dem Pharao. Sie müssen es gut aufbewahren. 36. Dieses Essen ist für die 7 Jahre Hunger. So wird das Volk in Ägypten nicht sterben. 37. Dieser Plan gefiel dem Pharao und seinen Dienern sehr gut. 38. Der Pharao fragte seine Diener, finden wir einen Mann wie ihn? In ihm ist der Geist von Gott. 39. Dann sagte der Pharao zu Josef, Gott hat dir das alles gezeigt. Es gibt niemanden, der so klug und weise ist wie du. 40. Du sollst mein Haus leiten. Mein ganzes Volk soll dir gehorchen. Nur ich als König stehe über dir. 41. Der Pharao sagte zu Josef, ich gebe dir die Macht über ganz Ägypten. 42. Der Pharao nahm seinen Ring vom Finger. Er steckte ihn Josef an. Er gab ihm Kleider aus feinem Stoff und eine goldene Kette. 43. Josef durfte im zweiten Wagen des Königs fahren. Die Leute riefen vor ihm, kniet nieder. So wurde er Herrscher über Ägypten. 44. Der Pharao sagte zu Josef, ich bin der König. Aber ohne dein Wort darf niemand in Ägypten etwas tun. 45. Der Pharao gab Josef einen neuen Namen, Zaphnat-Paneach. Er gab ihm Asenat zur Frau. Sie war die Tochter eines Priesters. Josef herrschte über Ägypten. 46. Josef war 30 Jahre alt. Er arbeitete jetzt für den König von Ägypten. Er reiste durch das ganze Land. 47. In den 7 guten Jahren gab es sehr viel Getreide. 48. Josef sammelte das ganze Essen in diesen 7 Jahren. Er lagerte das Getreide in den Städten. Jede Stadt sammelte das Essen von den Feldern um sie herum. 49. Josef sammelte so viel Getreide wie Sand am Meer. Es war so viel, dass man es nicht mehr zählen konnte. 50. Josef bekam 2 Söhne. Das war vor der Zeit des Hungers. Asenat war ihre Mutter. 51. Josef nannte den ersten Sohn Manasse. Er sagte, Gott lässt mich meine Sorgen und meine Familie vergessen. 52. Den zweiten Sohn nannte er Ephraim. Er sagte, Gott hat mir Kinder in diesem schweren Land gegeben. 53. Die 7 Jahre mit viel Essen in Ägypten gingen zu Ende. 54. Dann begannen die 7 Jahre Hunger. Josef hatte das vorhergesagt. In allen Ländern gab es Hunger. Aber in Ägypten gab es Brot. 55. Als die Ägypter Hunger hatten, riefen sie zum Pharao um Brot. Der Pharao sagte, geht zu Josef. Tut alles, was er euch sagt. 56. Der Hunger war auf der ganzen Welt. Josef öffnete alle Lagerhäuser. Er verkaufte den Ägyptern Getreide. Der Hunger wurde immer schlimmer. 57. Menschen aus der ganzen Welt kamen nach Ägypten. Sie wollten bei Josef Getreide kaufen. Überall gab es eine große Hungersnot.